Liebe MitstreiterInnen, liebe WeggefährtInnen im Einsatz für die Menschen, die anderen Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Ich freue mich, hier und heute als Erster sprechen zu können, als Teil der Initiative Wo ist unser Denkmal? Hier, wo AktivistInnen ein Denkmal, ein Mahnmal aufgestellt haben, um die Menschen nicht vergessen zu machen, welche unter dem Deckmantel der Sicherheit drangsaliert, unterdrückt und gar ermordet werden. Heute, an dem Tag, an dem wir uns hier versammelt haben, um dem Vergessen nicht anheimzufallen. An dem Tag, an dem wir gemeinsam erinnern wollen. Zum einen wollen wir erinnern an die Menschen, welche der sogenannten Sicherheitskonstruktion zum Opfer gefallen sind und gemeinsam mit ihren Hinterbliebenen unser Menschenmöglichstes tun, um zu verhindern, dass die Morde wieder und wieder und wieder passieren. Wir lehnen uns auf gegen die unkontrollierten Sicherheitsbehörden, welche Informationen an rechte Netzwerke liefern, welche Munition und Waffen an Rechtsterroristen schleusen und welche Morde begehen und diese vertuschen. Macht in den Händen von uns Menschen hat auch immer schon zu Machtmissbrauch geführt. Dies ist die einfache und klare Wahrheit, und so kann es nicht sein, dass wir eine Polizei haben, die sich selbst überwacht. Das ist systematisch dumm, im besten Falle. Im schlimmsten Falle ist dies gewollt und kalkuliert. In jedem Falle ist es nicht richtig. Und daher fordern wir, dass die Form der aktuellen Sicherheitskonstruktion sich im Kern ändern muss. Zum anderen wollen wir uns erinnern an etwas, das tief in uns steckt. So glaube ich inständig. Dies ist die einfache und klare Wahrheit. Dies ist die einfache und simple Wahrheit, dass alle Menschen wertvolle Wesen mit Würde sind, so wie du und ich. Denn zum Machtmissbrauch reicht nicht allein das Vorhandensein von Macht aus. Nein, vielmehr braucht es ebenso eine Idee der Ungleichwertigkeit. Ist dies wohl möglich einer der Gründe, warum Menschen in Machtpositionen, die Menschen in unseren Sicherheitsbehörden, dazu neigen, sich rechten Ideologien anzuschließen? Ich kann nur vermuten, was in ihnen vor sich geht, wenn sie Menschen mit dunkler Hautfarbe überproportional verdächtigen. Wenn sie Menschen in Lebensgefahr auf dem offenen Meer keine Hand reichen, sondern sie in unsichere Gewässer treiben. Wenn sie in Zellentrakten Feuer legen und sich selbst zu EntscheiderInnen über Leben und Tod machen. Wenn sie Informationen an RechtsterroristInnen weitergeben und somit zu KomplizInnen des Terrors werden. Wobei es beim Terror darum geht, eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Sind alle PolizistInnen so? Weiß Gott, ich bin nicht so naiv, um 40.000 Menschen in Deutschland über einen Kamm zu scheren. Doch bin ich ebenso realistisch, um zu erkennen, dass das System Polizei in seiner jetzigen Form strukturell zu viele Opfer von Machtmissbrauch erzeugt und daher gilt es daran zu rütteln mit aller Macht. Denn jedes einzelne Opfer, was wir beklagen müssen, ist ein Opfer zu viel. Und darum, liebe MitstreiterInnen, steht hier ein Mahnmal, welches diese Narbe in unserer Gesellschaft offenlegt. Teile der Stadt, des Bezirks und ihrer PolitikerInnen sind im Streit um dieses Mahnmal, denn es sei demokratisch nicht legitimiert. Sie stört der Begriff Opfer von Polizeigewalt. Bitte unterstützt uns in der aktuellen Debatte und macht den EntscheidungsträgerInnen Druck. Schreibt Mails, schreibt Briefe, plant Aktionen, verschafft euch und uns und allen Opfern von Polizeigewalt Gehör. Unterstützt unsere Petition und Aktion zur Bewahrung dieses Mahnmals. Wo ist unser Denkmal? In Erinnerung an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt.